Wohl Meinung dann, dann was sie war, kaum nicht hinschaue. Als ich eine Schritte hörte, Mitbewohner stachelten mich mit türkischen Fragen an. Und wütend übergab zu mich dem Hunger deiner Wachhunde. Deine erbittlichen Hände erlösten uns zugleich. Deine Demütigungen in den Fluren einer Schule. Deine unverdienten Drohungen, die eine nach der anderen zerfielen. Tyranneien und Demokratien pflanzten deine Bitterkeit ein. Schulden und Beförderungen leiteten deine Gunst. Du lehrtest mich meinen eigenen Hass, indem du mich verachtetest. Menaden und Zentauren zerrissen mich auf dem Platz. Doch der Klang eines Versprechens aus dem Jordan heilte mich vor einer ungläubigen Generation. Ich war eine wolkige Gestalt, die das Meer kannte. Eine riesige Konstellation, himmelend und bleich. Ein kurzer Seufzer, der die Ewigkeit bezwang. Zitternd wie ein Schlauch auf dem Dach verkehrte ich mit Räubern und Ehebrecherinnen. In Asylen, die dein Reichtum vernichtete. Und doch wohnten wir im gerichtesten Haus, wo weder Völkermörder noch Spekulanten wetteiferten. Ich war nur ein wenig zart beseitet, du jedoch ungeduldig. Daraus überkam mich ein Schauer, als ich deine Schritte hörte. Mitbewohner stachelten mich mit türkischen Fragen an. Und wütend übergabst du mich dem Hunger deiner Wachhunde. Deine unerbittlichen Hände erlösten uns zugleich. Deine Demütigung in den Fluren einer Schule. Deine unverdienten Drohungen, die eine nach der anderen zerfiel. Tyranneien und Demokratien pflanzten deine Bitterkeit ein. Schulden und Beförderungen leiteten deine Gunst. Du lehrtest mich meinen eigenen Hass, indem du mich verachtetest. Menaden und Zertrauen zerrissen mich auf dem Platz. Doch der Klang eines Versprechens aus dem Jordan halte mich vor einer ungläubigen Generation. Ich war eine wolkige Gestalt, die das Meer kannte. Eine riesige Konstellation, umherirrend und reich. Ein kurzer Seufzer, der die Ewigkeit bezwang. Zitternd wie ein Strauch auf dem Dampf verkehrte ich mit Räubern und Ehebrecherinnen in Asyl, die dein Reichtum vernichtete. Und doch wohnten wir im gerechtesten Haus, wo weder Völkermörder noch Spekulanten wetteiferten. Ich war nur ein wenig zart beseitigt, du jedoch ungeduldig.